Kundgabe 460. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.06.1938. Die Liebe des Herrn zu den Seinen. Denn die Meinen liebe ich über alle Maßen. Sie sollen darum auch der Krone des Lebens gewärtig sein und für mich tragen alles Leid der Erdenzeit. Ich sehe in ihnen meine Kinder. Ich will ihre Herzen voll und ganz besitzen. Ich will sie heimholen zu mir in des Vaters Haus. Und dann wird das Los dieser ein herrliches sein. Ihre Seelen werden jubeln in der Herrlichkeit Gottes. Die Liebe wird sie überwältigen und zu glückstrahlenden, in aller Lichtfülle stehenden Geistwesen umgestalten. Und so lohne ich, die auf mich bauen, die in meinem Namen Erfüllung ihres Erdenlebens suchen und die gewillt sind, mir gleich das Kreuz mit Ergebung zu tragen. Denn das ihnen auferlegte Leid tilgt gleichzeitig auch Sündenschuld und trägt dazu bei, dass diese geringer wird. Und was ihr dem Geringsten eurer Brüder tut, das habt ihr mir getan. Nehmt ihr das Leid dieser willig auf eure Schultern, so tut ihr das auch für mich und für das Erlösungswerk an der ganzen Menschheit. Die gesamte Erdenschuld muss getilgt werden, soll allen diesen Erdenkindern dereinst das ewige Licht strahlen. Wer sich freiwillig und aus Liebe zu mir an dem Erlösungswerk beteiligt, schon auf Erden, dem ist die Krone des ewigen Lebens sicher. Der anderen aber erbarmen sich die Geistwesen im Jenseits, die in aller Liebe und Sorge sich der niedrigen Seelen annehmen. Denn alles, alles ist ein Werk der Liebe, die Welt zu erlösen von allen Sünden und so alles aus der Finsternis zum Licht zu erheben. Sehet, wer mir nachfolget schon auf Erden, ist ein gesegneter Jünger meines Namens. Er wirket durch die Kraft meiner Worte und ist gleicherweise mein Gesandter, der statt meiner zu den Erdenkindern spricht. Die Worte sind seine Waffe im Kampf gegen das Böse, und die Liebe ist seine Kraft. Und mein Segen ist das Geleit auf der Erdenbahn. Wer nun also behütet von mir den Erdenweg wandelt, muss immer näher zu mir finden. Meine Liebe zieht ihn zu mir. Und so er sich nicht wehret, ist sein Gang zu mir ganz selbstverständlich. Sein Herz kann ihn nur mir entgegenführen, denn es sind dies meine Kinder, die zum Vater verlangen. Du, mein Kind, wirst in Kürze ein Bild dessen bekommen, der in dir war und sein wird bis in alle Ewigkeit. Sei auf der Hut, dass dir das Kostbarste nicht verloren geht, die Reinheit der Seele. Denn nur solche ermöglicht ein Schauen in alle Herrlichkeit. Die Stimme des Herzens wird dir sagen, wenn die Zeit gekommen ist, da ich dein Herz bedenken will und liebefähig machen für alle Zeiten. Jesus wird dir nahe sein als Lichtgestalt. Er wird im Traum dir Herrliches geben. Dann wird dein Wandeln auf Erden zwar ein stetes Sehnen bleiben, doch mit der Liebe zu mir im Herzen bist du gefeit gegen alles Böse und wirst bis zu deiner Vollendung mir immer treu und ergeben sein. Und das ist mein Wille bis in alle Ewigkeit, dass die Meinen in mir und für mich leben auf Erden, um dereinst ganz in meiner Nähe weilen zu dürfen. Denn ich liebe euch über alle Maßen, die ihr nach mir verlanget. Amen.